Station. Ja, ihr lieben Leute da draußen, ich sage gerade eben zu meinem Kollegen, also man kann sich einfach nicht vorstellen, was und vor allem wie viel hier los ist. Ich meine, ihr hört es ja im Hintergrund auch, wir haben ja ein, Richtmikrofon, genau, ein Richtmikrofon haben wir ein bisschen ausgerichtet, ja, und das richtet halt mal so ein bisschen in die Leute. Und ich meine, wenn ihr seht, wie viele Leute da sind, dann habt ihr auch natürlich, könnt ihr euch, ja, die werden halt alle gerichtet irgendwie. Du bist auch schon gerichtet, Sascha, gell? Ganz schön abgerichtet, ja. Also wie gesagt, liebe Leute, wir sind hier live auf dem Mixcastle 2002 in Burg Lichtenfels-Kusel. Und, ja. Sascha, weißt du, was das Schlimmste ist? Das ist erst der erste Tag und wir sind schon so kaputt. Ja, also es wäre vielleicht cool, wenn du mitreden willst, dass du mir vielleicht mal das Mikrofon da hinten in die Hand nimmst. Dann können wir uns nämlich ein bisschen unterhalten. Und zwar, liebe Leute, was soll man sagen? An den Turntables ein Mann aus Berlin. Ein Mann bekannt aus Funk und Fernsehen. Ein Mann bekannt durch die Love Parade. Ein Mann bekannt durch... Sales Store. Wer den erkennt, hat die Welt verpennt, oder? Genau, also wie gesagt, kein geringerer als West Bam. Ich habe letztens einen DJ East Bam kennengelernt und der sagte mir dann, ja, also dasselbe, was der West Bam im Osten macht, macht der East Bam im Norden, ja? Ihr seid so kaputt, echt. Also wie gesagt, liebe Leute da draußen an den Rechnern und ich hoffe natürlich, ihr bleibt noch ein bisschen dabei. Wir feiern hier bis 5 Uhr und wir haben noch, wen hatten wir denn noch, beziehungsweise wen haben wir noch? Hardy Hart wird noch an den Turntables sein und ich denke mal, Lexi und Kay Paul werden auch noch an den Turntables sein. Also wie gesagt, ich habe mich da vorne ein bisschen getäuscht, das war Mr. X und Mr. Y und nicht Lexi und Kay Paul. Aber Lexi und Kay Paul wird dann spielen, weil Mr. X und Mr. Y ja schon gespielt haben, oder sehe ich das falsch? Das ist richtig, ja. Ja, wie gesagt, also Olli, was hältst du von dieser ganzen Sache hier? Ja, so, ich habe dann hier hingesetzt und habe mal überlegt, was ich besser finden sollte. Das war letztes Jahr war oder dieses Jahr, aber von der Organisation ist es mindestens genauso gut und ich glaube, mehr Leute wie dieses Jahr kriegst du einfach nicht hier rein, ja? Also das Ding ist wahnsinnig voll, ja, die ja, Stimmung ja. ist einfach super cool und ich weiß nicht, wie das morgen weitergehen soll, ja? Also wie gesagt, wir sind ja nicht nur hier, also wir sind zwar nur hier live um übertragen, hier auf der, unter beziehungsweise in der oder auf der oder keine Ahnung, Unterburg-Floor. Und es gibt ja noch mehrere Floors, es gibt also ganz vorne den Eingangsfloor, da legt zum Beispiel gerade SM Kerim auf, habe ich erfahren. Und dieser Mann, der rockt da vorne, also Hölle los. Dann haben wir kurz hochgeschaltet zu unserem lieben Freund Karotte, der da oben auch jetzt demnächst irgendwie auf der Oberburg spielt, also auf der Oberburg, nicht hier unten. Und da ist genauso die Hölle los. Und ja, wie gesagt, mein Kollege hier, der Olli, der sitzt direkt auf der Bühne in unserem kleinen Studio. Und vor allen Dingen da, Olli, was geht da? Ja, Leute, auf der Bühne und vor der Bühne ungefähr 10.000 Leute, auf der Bühne 300, ja. 1.000 Leute. Ja, ungefähr. die Sektfraktion, die Leute, die natürlich perfekt und alles und es ist wahnsinnig voll, die Stimmung super geil. Und Leute, das kann man nicht beschreiben, man muss einfach da gewesen sein, das ist abartig. So, ich seh gerade das Signal von meinem Kollegen von der Oberburg. Der sitzt jetzt, und zwar ist es... Ja, genau, er sagt mir das gerade. Also ich schalte jetzt mal kurz hoch. Redaktion, bitte mal kurz hochschalten an die Oberburg. Da sitzt der Frank. Was geht auf der Oberburg ab, Frank? Auf der Oberburg ist einfach eine ganz geile, fette Party. Ja, und von den Leuten her genauso katastrophal wie hier unten? Nee, ist nicht so dichtes Gedränge, aber einfach nur geil. Also wie gesagt, liebe Leute, das war der Comment von der Oberburg. Und jetzt denke ich mal, schalt mal wieder mal zu dem Westbam, der aus dem Norden kommt und eventuell ab und zu mal im Süden und im Westen. Halt mal spielt oder so. Also wie gesagt, Leute, bleibt online. Radio Unity Club Mission. We'll be right back. Thank you. Nothing can stop the red. in the summer sky, flying high, bird of prey, bird of prey, flying high, flying high. Gently pass on by, flying high, flying high, flying high, flying high, flying high, flying high, flying high. Take me on your flight, flying high, flying high. Bird of prey, Ja, ihr lieben Leute da draußen an den Rechnern, wir sind hier live auf dem Mixery Castle in Burg Lichtenfels-Kusel. Natürlich für alle, die den Audios wie den hören, ich meine, der ist ja von der Tonqualität natürlich ein bisschen besser. Also ihr könnt euch nicht vorstellen, wie bei diesen Bässen hier unsere Lungen vibrieren. Das ist unglaublich. Also eine megamäßig geile, fette Anlage haben die hier aufgefahren und vor allen Dingen Licht und Ton und was weiß ich was. Also super, super geil gemacht. Ein Riesenkompliment und ein Respekt vor allen Dingen all den Leuten, die diese Veranstaltung hier auf die Beine gestellt haben. Ja, wie gesagt, und ich gehe mal davon aus, wenn ich Glück habe, bekomme ich auch sogar noch mal den Veranstalter hier vors Rohr. Ansonsten, lieber Cassius, du hast dir das Teil ja eh aufgenommen hier. Respekt, aber richtig fett. Wie gesagt, sonst in Saarbrücken, Kulturfabrik ist ja meiner Meinung nach ein Begriff in der deutschen Musikszene. Und da solltet ihr natürlich, falls ihr noch nicht mal da gewesen seid, auf jeden Fall mal vorbeischauen. Da spielen die besten DJs aus ganz Deutschland und natürlich auch aus dem Ausland. Oder ihr checkt einfach mal die Webseite ab, www.kufa.de. Oder ihr geht einfach mal auf www.mixery-castle.de. Da könnt ihr auch mal ins Gästebuch schreiben, aber so wie gesagt, da könnt ihr mal den Leuten mitteilen, was hier eigentlich so abgeht. So. Sascha, du hast was vergessen. Die haben da auch richtig geile Bilder gemacht und die werden wir jetzt irgendwie so die nächste halbe Stunde mal hochschießen und dann können die Leute sich davon überzeugen, was hier abgeht. Ganz genau. Wir haben noch unsere Fotografen. Ganz genau. Also wie gesagt, hier rennen ein Haufen Fotografen von uns rum. Wir haben einen Haufen geiler Bilder gemacht und auf jeden Fall solltet ihr diese Bilder euch direkt mal live reinziehen, wenn das überhaupt schon geht. Olli, geht das überhaupt schon? Jetzt noch nicht, aber wir schießen natürlich gleich online, oder? Ja, also dann würde ich mal sagen, liebe Leute, lange Rede, kurzer Sinn. Live Mixery Castle 2002 in Burg Lichtenfels-Kusel an den Turntables Westbam. Electric Kingdom! Electric Kingdom. Electric Kingdom. Hands up. Like I saw. Ja, liebe Leute, der Sascha hat es eben gesagt. Die letzten Minuten, denke ich mal, von DJ Westbam. Genießt das noch. Und den habe ich jetzt mal losgeschickt. Der zerrt uns jetzt den Kollegen ans Mikro gleich, wenn er fertig ist. Und dann geht's weiter mit Hardy Hart. Und der Mixery Castle 2000. side with your record. So, ihr lieben Leute da draußen an den Rechnern. Neben mir steht jetzt ein Mann, der auch schon durch etliche geile Sachen einen Namen auf sich gemacht hat. Oh, man. Und dieses Interview muss ich jetzt leider mal in Englisch führen, also insoweit mir das gelingt. Ladies and gentlemen, right behind me is a guy who's very, very popular. Ain't you? You're not popular. He said no, he's not popular. Okay. Africa is Snoop Dogg. Snoop Dogg, what's up? Okay, ladies and gentlemen, when you start playing? 20 minutes. We're on. X and Y, me and West Bam once again. Africa Islam West Bam. Shit, Mixery Castle, man. Yeah. It's gonna be incredible. Watch. 20 minutes, the place is gonna go crazy. I think so. Oh, yeah. What are you thinking about this party right here, right now? Oh, it's good. I flew from New York. Yeah. I just finished a movie with Ice-T. I came over here to play with Wes. And when we get on, we're gonna rock the spot to make it stop all the way down from the World Chain Top from the Boogie Down Productions to the Boogie Down Sea. From Brooklyn to all the way overseas. From Germany, you know what's gotta hurt? Because we came out here to do motherfucking work. X and Y. Also ich will's jetzt grad mal kurz übersetzen. Und zwar hat gesagt, also wingity wingity wingity wingity wingity und so weiter und so fort. Und auf jeden Fall hat gemeint, hat irgendwie gerade seinen Film in New York mit Ice-T fertig gedreht oder das Video und hat gesagt, er muss hier in Deutschland kommen, heute aufs Mixery Castle. Yes, aufs Mixery Castle, um zusammen mit West, mit West Brother West. Brother West zu spielen, genau. The Beast und from the East and the Best from the West. He's great. He's great. Africa Islam, baby. Okay. West Bam, baby. X and Y, baby. Electric Kingdom. When you get back to the States? I go on Monday after PopCon. Yes. I gotta go back and finish the movie. So yeah. Okay. Africa Islam wird in 20 Minuten spielen und live. Yes, live. And I think he said, also er hat gesagt, er wird die, also er sagt jetzt schon, es ist megamäßig geil hier am Rocken. Megamix, four turntables. Wenn er anfängt zu spielen, dann wird wahrscheinlich die Meute hier ausflippen. I said, klar, when you start playing. Oh, you speak German? Yeah, klar, er sprechen Sie Deutsch, in der kleinen Deutsch. You sprechen Sie Deutsch, okay. Alright. Okay, wie gesagt, liebe Leute, neben mir Afrika Islam und der muss sich jetzt ein bisschen vorbereiten auf sein Live-Act. Und dann, denke ich mal, wird richtig mäßig die Kuh hier fliegen. Also wie gesagt, Afrika Islam. Zigzag, we all at. You start playing in 20 minutes. 20 minutes, we gonna rock the party. Okay, rock so we're gonna make some fucking noise. Somebody in the house say ho. Ho. We'll be right back. ihr lieben Leute da draußen. Also wie gesagt, jetzt Afrika Islam eben noch hier bei unserem Interview. Also ich will das nochmal kurz irgendwie übersetzen, was da so alles gesagt ist worden. Also es ist natürlich schwer, ein Mann, der so viel rappt und so viel schnelle fucking Words am Mikrofon spricht, dass man also das nicht mehr übersetzen kann. Aber wie gesagt, er hat jetzt das Video mit Ice-T fertig gedreht in New York und ist direkt von New York aus hierher geflogen, zusammen mit Westbam aufzulegen. Und diesen Mann, den ihr, also falls ihr gerade zuschaut im Videostream, jetzt die Schallplattenakrobatik da betreibt, ist kein geringerer als dieser Mann, den ich eben hier hatte. Und zwar Afrika Islam hat damals auch das Lied gemacht, Planet Rock, African Barbada und so weiter und so fort. Also megamäßig geiler Mann da. Nicht Obelmanda, Manda. Also ihr wisst, was ich meine. Ja, wie gesagt, und jetzt am Montag jetzt wieder zurückfliegen. Beziehungsweise will ich ja auch hier irgendwie noch ein Video drehen und dann wieder zurück nach New York. Und ja, schauen wir mal, was so passiert. Wie gesagt, jetzt an den Turntables, die Leute da draußen. Afrika ist la. Turn it away. Electric Kingdom, Kingdom. Ich bin ein König. 2002. Du Königin. Yeah. Obwohl sie uns ja anscheinen, werden wir fühlen. As we continue to rock Electric Kingdom. It is, yo. Take it back. Back to the old school. Old school, old school, baby. Baby. Old school, baby. Baby. Baby. Old school, old school, baby. Baby. Old school, baby. Baby. Baby. Baby. Old school, baby. Baby. Old school, baby. baby, baby, baby. Old school, baby, old school, baby, baby, baby, old school, baby. Everybody clap your hands. Old school, old school, baby. Clap it, old school, clap, baby. Clap it, clap, clap your hands. Old school, old school, baby, baby, old school, baby. Everybody clap your hands. Come on. West side, take it to the back, to the west, to the old school west. Take it on, take it on. Old school, baby. Old school, baby. The old, the old, the old school, baby. West side. West side. Old school, baby. The old school, baby. The old school, old school, old school, baby. The old school, baby. The old school, baby. The old school. Everybody put the peace sign up in the air. Come on, West, kick it in. Get it. Goes like this, this, this, this. Old school, old school, old school, baby, babe. Old school, old school, old school, old school, baby. Old school, baby. just for you. Here to the toys in your bed. Come here, now don't you? We're flashing here this weekend. Don't call this just for you. We're doing this cause we love it. Come here, love it. We're flashing here this weekend. Don't call this just for you. We're doing this cause we love it.